Erster: Jesus ging auf den Ölberg. Zweiter: Am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Viele Leute kamen zu ihm. Er setzte sich und lehrte sie. Dritter: Die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu Jesus. Sie hatte Ehebruch begangen. Vierter: Sie stellten die Frau vor Jesus. Sie sagten: Meister, diese Frau hat Ehebruch begangen. Man hat sie dabei erwischt. Fünfter: Moses hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Sechster: Sie sagten das, um Jesus zu prüfen. Sie wollten einen Grund finden, ihn anzuklagen. Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf den Boden. Siebter: Sie fragten ihn immer weiter. Jesus stand auf und sagte zu ihnen: Wer von euch keine Sünde hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Achter: Dann bückte er sich wieder. Er schrieb auf den Boden. Neunter: Als sie das hörten, gingen sie weg. Einer nach dem anderen ging hinaus. Die ältesten Männer gingen zuerst. Jesus blieb allein mit der Frau zurück. Zehnter: Jesus stand auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind die Männer? Hat dich niemand verurteilt? Elfter: Sie sagte: Niemand, Herr. Jesus sagte zu ihr: Ich verurteile dich auch nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Zwölfter: Jesus sprach wieder zu ihnen. Er sagte: Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Dunkelheit leben. Er wird das Licht des Lebens haben. Dreizehnter: Die Pharisäer sagten zu ihm: Du sprichst über dich selbst. Dein Wort ist nicht wahr. Vierzehnter: Jesus antwortete ihnen: Auch wenn ich über mich selbst spreche, ist mein Wort wahr. Ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Aber ihr wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Fünfzehnter: Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile niemanden. Sechzehnter: Wenn ich urteile, ist mein Urteil wahr. Denn ich bin nicht allein. Der, der mich gesandt hat, ist mit mir. Siebzehnter: In eurem Gesetz steht auch, das Wort von zwei Menschen ist wahr. Achtzehnter: Ich spreche über mich selbst. Und der Vater, der mich gesandt hat, spricht auch über mich. Neunzehnter: Sie fragten ihn: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Zwanzigster: Jesus sprach diese Worte im Tempel. Er lehrte im Schatzhaus. Niemand nahm ihn fest. Seine Zeit war noch nicht gekommen. 21. Jesus sagte wieder zu ihnen: Ich gehe weg. Dann werdet ihr mich suchen. Aber ihr werdet in eurer Sünde sterben. Ihr könnt nicht dorthin kommen, wohin ich gehe. 22. Die Juden sagten: Will er sich etwa selbst töten? Darum sagt er: Ihr könnt nicht dorthin kommen, wohin ich gehe. 23. Er sagte zu ihnen: Ihr seid von unten. Ich bin von oben. Ihr seid aus dieser Welt. Ich bin nicht aus dieser Welt. 24. Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. 25. Sie fragten ihn: Wer bist du? Jesus sagte zu ihnen: Ich sage euch zuerst, was ich bin. 26. Ich habe viel über euch zu sagen und zu urteilen. Aber der, der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Ich spreche in die Welt, was ich von ihm gehört habe. 27. Sie verstanden nicht, dass er vom Vater sprach. 28. Jesus sagte: Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Ich tue nichts von mir selbst. Ich spreche so, wie der Vater mich gelehrt hat. 29. Der, der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen. Ich tue immer, was ihm gefällt. 30. Als er das sagte, glaubten viele Menschen an ihn. 31. Jesus sagte zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bei meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. 32. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. 33. Sie antworteten ihm: Wir sind Kinder Abrahams. Wir waren nie Sklaven von jemandem. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? 34. Jesus antwortete ihnen, ich sage euch die Wahrheit, jeder, der Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. 35. Ein Sklave bleibt nicht für immer im Haus. Aber ein Sohn bleibt für immer. 36. Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. 37. Ich weiß, dass ihr Kinder Abrahams seid. Aber ihr wollt mich töten. Denn mein Wort findet keinen Platz bei euch. 38. Ich spreche, was ich beim Vater gesehen habe. Ihr tut auch, was ihr vom Vater gehört habt. 39. Sie antworteten ihm, unser Vater ist Abraham. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder seid, dann tut, was Abraham getan hat. 40. Aber jetzt wollt ihr mich töten. Ich bin ein Mensch, der euch die Wahrheit gesagt hat. Ich habe sie von Gott gehört. Abraham hat so etwas nicht getan. 41. Ihr tut die Taten eures Vaters. Sie sagten zu ihm, wir sind keine Kinder der Sünde. Wir haben nur einen Vater, Gott. 42. Jesus sagte zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott gekommen. Ich bin nicht von mir selbst gekommen. Er hat mich gesandt. 43. Warum versteht ihr meine Worte nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören wollt. 44. Euer Vater ist der Teufel. Ihr wollt tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder. Er blieb nicht bei der Wahrheit. Denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, spricht er aus sich selbst. Er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. 45. Ich sage die Wahrheit. Darum glaubt ihr mir nicht. 46. Wer von euch kann sagen, dass ich Sünde getan habe? Wenn ich die Wahrheit spreche, warum glaubt ihr mir nicht? 47. Wer von Gott ist, hört Gottes Worte. Ihr hört sie nicht, weil ihr nicht von Gott seid. 48. Die Juden sagten zu ihm, sagen wir nicht zu Recht, dass du ein Samariter bist? Und dass du einen Dämon hast? 49. Jesus antwortete, ich habe keinen Dämon. Ich ehre meinen Vater. Aber ihr beleidigt mich. 50. Ich suche nicht meinen eigenen Ruhm. Es gibt einen, der dafür sorgt und der richtet. 51. Ich sage euch die Wahrheit, wer mein Wort hält, wird niemals sterben. 52. Die Juden sagten zu ihm, jetzt wissen wir sicher, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten auch. Aber du sagst, wer mein Wort hält, wird niemals sterben. 53. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Er ist doch gestorben. Auch die Propheten sind gestorben. Wer bist du, dass du so etwas sagst? 54. Jesus antwortete, wenn ich mich selbst lobe, ist mein Lob nichts wert. Es ist mein Vater, der mich lobt. Ihr sagt, er ist unser Gott. 55. Ihr habt ihn nicht erkannt. Aber ich kenne ihn. Wenn ich sage, ich kenne ihn nicht, dann bin ich ein Lügner wie ihr. 56. Ich kenne ihn und halte sein Wort. Euer Vater Abraham freute sich sehr. Er sollte meinen Tag sehen. Er sah ihn und war froh. 57. Die Juden sagten zu ihm, du bist noch keine 50 Jahre alt. Wie kannst du Abraham gesehen haben? 58. Jesus sagte zu ihnen, ich sage euch die Wahrheit, bevor Abraham geboren wurde, war ich schon da. 59. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu werfen. Aber Jesus versteckte sich. Er ging aus dem Tempel hinaus,